Die Ziffern in dem von ihm geschriebenen Urkunden spotten jeder Bestimmung. Der Leser stutzt nun wirklich und er traut seinen Augen nicht mehr recht, liest er von dem famosen Reginbert weiter, dass dieser seine Jahresziffern unter die Urkunde setzte, wie es ihm gerade einfiel. Siehe Kehr, Seite 53. Es ist unleugbar, die Urkunden beweisen es, er setzte seine Jahresziffern, wie es ihm gerade einfiel. War der gute Notar schwachsinnig oder irrsinnig geworden? Denn das ist doch kein gelegentliches menschliches Irren mehr. Aber halt! In einigen Diplomen unter Comeatus Reginbert, beide waren gleichzeitig in der Kanzlei tätig, ist die Datierung auch richtig. So in den Stücken 32 bis 37. Merkwürdige Sache. Zeitweise verliert sich bei unseren Notaren die Irrsinnigkeit. Nun kommen wir zu einem wahren Prachtidioten in Ludwigs Kanzlei. Das ist Eberhard. Seine Datierungen sind zwar auch mal richtig, als er jedoch nach einer Pause der Untätigkeit wieder beurkunden muss, hat er unterdessen den chronologischen Faden verloren, was für die nächste Folgezeit eine vollständige Konfusion in den Datierungen zur Folge hatte. Und wirklich, Eberhard benimmt sich nun derartig sonderbar bei seinen Datierungen, dass man glaubt, ein fünfjähriges Kind hantiere in der Kanzlei herum. Nämlich, in einer ganzen Gruppe von Urkunden weist das Königsjahr eine Differenz von 7 Jahren auf. Angesichts solcher Blödheit, denn von menschlichem Irren kann beim besten Willen nicht mehr gesprochen werden, meint Kehr ganz resigniert: Ich glaube, dass Eberhard in den Ziffern für das Regierungsjahr, je höher sie anstiegen, umso weniger sich zurechtfand oder, um es trivial auszudrücken, dass er nicht bis 40 zu zählen imstande gewesen ist. Siehe Seite 102. Da haben wir ihn glücklich wieder. Den gebildeten Mann aus dem Mittelalter, der unter dem Einfluss magischer Gewalten in einen Elementarschüler, nein, in ein schwachsinniges Kind von etwa 5 Jahren verwandelt wird, sobald er sich dem Schreibtisch nähert, um eine Urkunde auszufertigen. Dann konnten diese Männer urplötzlich nicht mehr bis 10 oder 50 zählen. Aber ich bin mit Eberhard noch nicht ganz zu Ende. Dieses kleine Kind hatte doch Momente, wo es sich als gebildeter Mann gab und betrug. Als er sich nämlich zufällig einmal die Muße genommen, darüber nachzudenken, wie er die urkundliche Chronologie in Ordnung bringen könne, da ist ihm das in der Tat gelungen. Siehe Seite 102. Also doch. Aber wie ist ihm das gelungen? Die Datierungen sind an sich zwar unrichtig, aber sonst in tadelloser Ordnung, berichtet uns Kehr. Das heißt, der gewaltige Geist der Schwachsinnigkeit, unser lieber Eberhard, hat trotz seines Nachdenkens immer noch nicht richtige Datumsangaben, aber er hat doch nunmehr Methode in seinen Unsinn hineingebracht. Der Leser wird mir zugeben, wie angebracht es war, als ich den Satz von der Dummheit als zuverlässigste aller Erklärungen über dieses Kapitel setzte. Die Lage verhält sich ja so. In den Datierungen zweifellos echter Urkunden Ludwigs des Deutschen finden sich ungeheuerliche Irrtümer, für die man unmöglich ein bloßes Versehen oder gelegentliche Flüchtigkeit der Kanzleibeamten verantwortlich machen kann. Die Forschung muss aber nach einer Erklärung dieses Phänomens suchen. Sie hat hin und her gesucht und findet als zuverlässigste aller Erklärungen die Dummheit der mittelalterlichen Notare. Dummheit in allen Ehren, aber was uns hier an Dummheit mittelalterlicher Gebildeter, in Kloster- oder Domschulen herangezogener Männer zugemutet wird, das geht nicht mehr auf die Kuhhaut. Die Fachgelehrten freilich finden an dieser Erklärung gar nichts auszusetzen. Fest wie an ein Dogma glauben sie an die himmelschreiende Dummheit der mittelalterlichen Urkundenbeamten. Ihrer methodischen Einstellung nach bleibt ihnen auch gar nichts anderes übrig. Diese grässlichen Dummheitsanfälle kommen ja nicht vereinzelt vor. Nein, in Hülle und Fülle zeigen mittelalterliche Schriftstücke solche Merkmale ihrer Schreiber. Also ist das an sich Unmögliche für den Quellenforscher Tatsache und Wirklichkeit. Und während ich noch in den voraufgegangenen Kapiteln unter der Masse der Fachleute einen Helfer fand, der mitprotestierte gegen die angeblichen praktischen Fälscher im Mittelalter, stehe ich nunmehr angesichts der Datierungsblödsinnigkeiten in mittelalterlichen Diplomen ganz allein auf weiter Urkundenflur. Nun geht es aber zu zeigen, dass solche bodenlose Dummheit nicht bloß in der Kanzlei Ludwigs des Deutschen blühte. Häufiger als Schreibfehler, sagt Breslau in seiner Urkundenlehre, sind diejenigen Missgriffe in den Datierungen, welche aus Ungeübtheit im Rechnen und aus mangelnder Gewandtheit im Operieren mit den römischen Zahlzeichen hervorgegangen sind. Sie treten uns nicht zu allen Zeiten in gleicher Weise entgegen, obwohl sie kaum in irgendeiner Periode des Mittelalters ganz fehlen, sind sie doch am häufigsten in der zweiten Hälfte des 9. und 10., sehr zahlreich auch noch im 11. Jahrhundert. Einer Zeit, in der in der Tat der mathematische Sinn gewisser Urkundenschreiber auch in der Reichskanzlei so mangelhaft entwickelt war, wie man es kaum für möglich halten würde, wenn nicht die genaueste Untersuchung der Kaiserurkunden dieser Periode Belege in Hülle und Fülle dafür erbracht hätte. Es wird genügen, das an ein paar Beispielen näher zu zeigen. Die Kanzlei Lothars des Ersten, die am 24. Januar 835 noch das 12. Regierungsjahr des Kaisers zählt, geht am 21. Februar dieses Jahres zum 17. Regierungsjahr über, behält dies bis zum 7. März bei und verzeichnet dann vom 5. Mai 835 bis Ende 837, also mehr als 2,5 Jahr hindurch, das 18. Regierungsjahr. Unter den Urkunden Ottos des Ersten sind zwei unanfechtbare Originale, welche aller Wahrscheinlichkeit nach den Jahren 955 und 956 angehören, mit der Datierung Anno Incarnat 976 versehen. Von einer Urkunde desselben Herrschers für Magdeburg, welche zum 30. März 948 anzusetzen ist, sind zwei Originalexemplare erhalten, deren Datierung derselbe Kanzleibeamte geschrieben hat. Da dieser das christliche Ehrenjahr nicht genau kannte, schrieb er zuerst nur die Hunderte nieder und trug erst später Einer und Zehner nach, in dem einen Exemplar 46, in dem anderen 47. Also in zwei Ausfertigungen einer und derselben Urkunde eine verschiedene und in beiden eine verkehrte Jahresziffer. Unter Konrad II. Ist in fünf deutschen Urkunden des Jahres 1036 das Kaiserjahr, über dessen Epochentag doch kein Zweifel sein konnte, um eine Einheit zu klein und nur in einer richtig berechnet. Dagegen ist in allen Urkunden von 1036 das Kaiserjahr um eine oder zwei Einheiten zu groß.